Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So Freunde, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind im Moment unter uns hier im Radio, ungefähr 14 Minuten. Dann wird sich das WDR Fernsehen dazuschalten. Wir haben heute Nacht, wie immer in der Nacht von Freitag, von Mittwoch auf Donnerstag eine offene Telefon-Talkshow. Ihr könnt bei mir anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer ist 0800 5678 110. Und der erste Anrufer heute Nacht, das ist Ralf und der ist 53. Guten Morgen. Moin Jürgen, grüß dich. Ralf. Jürgen, pass mal auf, ich bin körperbehindert, ja, sitze im Rollstuhl und zwar habe ich ein Jahr nach Geburt, bin ich erkrankt an Kinderlähmung. Ja. Ich komme aber mit meiner Behinderung sehr gut klar, bin total selbstständig und auf keine Hilfe angewiesen. Warum ich das sage, hat folgenden Grund. Bei euch in Köln läuft ja zurzeit die Sendung Big Brother. Ja. Und die ist ja, läuft ja Freitag aus. Ja. Und jetzt ist folgendes, im September, 16. September, läuft ja die zweite Staffel. Mhm. Und zwar ist Einsendeschluss bis zum 19. Juni. Mhm. Und jetzt brauche ich mal von dir eine Einschätzung. Was ich gerne möchte, ist, ich habe vor, mich auch dazu bewerben, mhm, als Rollstuhlfahrer. Mhm. Ja? Und jetzt möchte ich mal von dir wissen, ob du das gut findest oder ob du von vornherein sagst, nee, da hast du keine Chance. Das kann ich nicht einschätzen, Ralf, ob du da keine Chance hast. Ich, ja, finde es generell natürlich richtig und gut, wenn du Lust hast, was mitzumachen, dich, ja, zu bewerben. Ja. Und es ist sicher auch interessant für die Zuschauer. Ja. Und es hat auch noch einen guten Nebeneffekt. Ja. Nämlich, ja, dass das Behindertsein noch mehr normalisiert wird. Ne? Ja. Wenn man das jeden Abend im Fernsehen sieht und jeden Abend, richtig, zugucken kann, wie ein Behinderter, ja, eben im Alltag auch zurechtkommt, hat das, ja, eine gute Nebenwirkung. Insofern würde ich es ganz toll finden, wenn, ja, wenn du genommen würdest. Ja. Gar keine Frage, dass du dich bewerben solltest. Ja, weil der Hauptgrund ist nämlich folgendes, Jürgen, also es geht mir nicht, wirklich nicht, um diese 250.000 Mark. Naja, weil, schlecht ist es auch nicht. Weil der Hauptgrund ist bei mir, wie du schon so ähnlich sagst, man müsste diese, das sind ja immer 10 Kandidaten, und man müsste mal die restlichen 9 Kandidaten mit einer völlig neuen Situation, mhm, konfrontieren, mhm, wenn da plötzlich ein Rollstuhlfahrer, mhm, reinkommt. Finde ich hochinteressant und sehr richtig auch. Und vor allem, ich kann mir auch Folgendes vorstellen, ich werde mit denen keine Probleme haben. Die eher mit mir, und zwar aus folgendem Grunde, weil die wahrscheinlich in den ersten Tagen, wo sie mich ja noch nicht so richtig kennen, mit Sicherheit sehr verblüfft sein werden, wie gut ich mit meiner Behinderung fertig würde. Mm-hmm. Ich glaube, das würden die wahrscheinlich in den ersten Tagen gar nicht auf die Reihe kriegen. Mm-hmm. Weil ich, ne? Also ich finde es gut. Ja. Ich finde es uneingeschränkt gut. Ja. Hast du denn die Unterlagen? Da muss man, glaube ich, irgendwie Unterlagen sich anfordern, um sich da bewerben zu können. Weißt du, wie man das macht? Wo man, nee, die haben da, dieser Percy Hoven, der das noch immer moderiert, diese Sendung, ja, am Sonntag, der hat gesagt, bitte bewerben Sie sich, schicken Sie uns einen kleinen Lebenslauf. Ja genau, an RTL 2. Dann, ne? Dann die Hobbys, nicht? Ja genau. Und was man beruflich macht und den Grund, warum man sich beworben hat. Und das habe ich gemacht. Ach, das ist schon weggeschickt? Nee, noch nicht. Ach so. Ich wollte das heute auch ein bisschen von deinem Anruf, wie sagt man? Von der Meinung abhängig machen. Abhängig machen, danke schön. Ja. Genau. Nein, also, Ralf, meinen Segen hast du. Und ich fände es, ja, großartig, wenn du dabei wärst. Aber hallo. Nee, also, weil Jürgen, ich muss da in den Zusammenhang noch etwas sagen. Ich bin, wie gesagt, ich liebe das Extreme. Ich bin mal 1981, ja, als erster Rollstuhlfahrer von der Bundesrepublik, von Bremerhaven nach München gefahren. Das war eine Strecke von 1200 Kilometer und die ging etappenweise. Und die ging damals über Rundfunk, Presse und Fernsehen. Also mit dem Rollstuhl? Mit dem Rollstuhl. Mhm. Und viele damals, die haben hier in Bremerhaven, und das waren alles Nichtbehinderte, die das gesagt, mhm, haben, das schafft er nicht. Aber also, ich habe es geschafft. Und weißt du, warum ich es geschafft habe? Weil ich es schaffen wollte. Ja, ja. Und die haben dann, als ich dann wieder zurück war in Bremerhaven, die waren dann so klein, die Leute. Die haben nichts mehr gesagt. Also, du bist auch schon Medienerfahrung. Du hörst mich auch, wie ich gut drauf bin. Du bist völlig gut drauf, völlig, ja, normal drauf, sehr vital. Ja. Also, nichts wie weg mit der Bewerbung. Ja. Und wir drücken alle die Daumen, dass Ralf nächstes hier, in der nächsten Etappe im Big Brother House zu sehen sein wird. Du und Jürgen, können wir so verbleiben, wenn sich das kristallisiert, dass ich vielleicht nominiert werden sollte unter den letzten vier, dass ich dich dann nochmal anrufe. Aber du bist eine Pflicht geradezu. Ja? Ja, natürlich. Ne? Aber das würde mich ja freuen, doch. Ja. So machen wir das. Also wenn sich da etwas tut du in die Auswahl gerätst, bist du hier auf jeden Fall nochmal mein Talkgast. Das hoffe ich doch. Ja. Wirst auf alle Fälle von mir, weil ich kann mir vorstellen, dass dich das auch interessiert. Sehr, sehr, ja. Ne? So verbleiben wir. Alles klar? Gut, Ralf. Toi, toi, toi. Okay, tschüss. Tschüss. 15 Jahre alt. Wer ist 15 Jahre alt? In der Warteschleife. Hallo? Ja, das ist ein junger Mann und der heißt Christian. Ja. Hallo Christian. Hallo. Du hast mich angerufen. Ja, das ist richtig. Warum? Ja, und zwar meine Freundin, die ist 16. Mhm. So, und die ist von mir schwanger. Mhm. Und seit wann weißt du das? Ja, das weiß ich jetzt erst ein paar Tagen. Ja. Tja, und meine Eltern wollen mich rauswerfen, ne? Die wissen Bescheid jetzt auch. Ja, die wissen Bescheid. Ja. So, und tja nun, also ich halte nichts von Abtreibung. Mhm. Also überhaupt nichts. Aber meine Eltern sehen es mal ein bisschen anders, ne? Die wollen, dass das Mädel abtreibt. Ja, okay. Und da halten wir beide nichts von, meine Freundin genauso wenig wie ich. Mhm. Und in der wievielten Woche ist sie schwanger? Also in der vierten jetzt, ne? Mhm. So, und wir hatten da letztens drüber gesprochen und sie kam bei mir an und fragte mich, was ich von allen halte. So, und da habe ich das nun mal halt gesagt und da sagte sie, ja, mir geht's genauso, mit ihren Eltern hatte sie schon gesprochen. Mhm. Tja. Bist du im Moment bei deiner Freundin, oder? Ja, ich bin bei meiner Freundin. Ist sie auch in dem Raum? Ja. Ach, dann gib sie mir doch mal. Ja, ich gebe sie mir mal, ja? Ja. Ja? Ja, hallo, mit wem spreche ich denn? Mit Kim. Mit Kim, 16 ja. Jahre alt. Ja. Kim, und du bist ja schwanger. Ja. Von Christian. Ja. Und erstmal die moralische Vorstandpauke. Von Kondomen noch nichts gehört? Doch. Aber? Na, weiß nicht, halte ich nicht viel von. Hältst du nicht viel von? Nee. Ja, aber nun bist du eben schwanger und der Vater ist 15 Jahre alt. Genau. Das ist ja nun nicht so doll, ne? Nee. Du hast mit deinen Eltern drüber gesprochen? Ja. Und was sagen die? Ja, meine Mutter, die sagte einfach nur, wenn, also das Kind trage ich auf und ich kann weiter zur Schule gehen. Mhm. Und sie kümmert sich halt vormittags um das Kind. Mhm. Ja. Also das ist ja schon mal sehr wichtig, dass deine Eltern hinter dir stehen. Ja. Die haben nicht gesagt, hier Abtreibung oder nein, so. Gar ja. nicht. Mhm. Und für dich ist das auch klar, dass du das Kind haben möchtest? Ja. Ist gar kein Thema? Nein. Mhm. Wie findest du denn das jetzt, dass die Eltern von Christian so ablehnend reagieren? Lächerlich. Kennst du die? Ja, ich kenne die Eltern von Christian. Und wie fandst du die bisher so? Ja, an und für sich sind sie mir gar nicht so. Also ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass sie mehr Verständnis dafür hätten. Mhm. Hast du denn mit denen auch schon gesprochen? Nee, also jetzt den Kontakt wollen sie jetzt zu uns eigentlich ganz abbrechen. Ach, die wollen den Kontakt ganz abbrechen sogar. Mhm. Was heißt zu uns? Also zu deiner Familie auch? Ja, das auch. Mhm. Haben die Familien denn bisher Kontakt miteinander? Deine Eltern und seine Eltern? Ein bisschen nur, also so vom Hören und Sehen, so mal Kaffee trinken und das war's dann auch. Naja, aber immerhin, man kennt sich so, ne? Man ist sich nicht ganz fremd. Hältst du es denn für möglich, dass deine Eltern vielleicht mal mit den Eltern reden von Christian? Doch, ausprobieren könnte ich. Finde ich schon sehr wichtig. Mhm. Ich meine, ihr entscheidet das jetzt, dass das Kind zur Welt kommt. So. Mhm. Das können sie ja nicht, da können sie euch ja nicht reinreden, reinsprechen. Nein. Und Christian, obwohl er nur erst 15 ist, ist nun mal der Vater. Ja. Und da wäre es schön, wenn alle gemeinsam das Beste nur aus der Situation machen würden und könnten. Ja, doch, das stimmt. Ne? Also vielleicht wäre es wirklich gut, wenn du deiner Mutter erstmal vorschlagen würdest, deine Eltern. Denn ja. Es ist ja auch traurig, wenn man da im, so im Streit dann auseinandergeht. Und, ne? Mhm. Ja, meine Mama nachfragen, könnte ich machen. Mach das mal. Wie was ist denn das für dich jetzt für ein Gefühl? Ich meine, du mit deinen 16 Jahren hast wahrscheinlich auch eine andere Planung gehabt, als jetzt schon Mama zu werden. Ja, das stimmt. Und dann mit 32 schon Oma wahrscheinlich. Ja, also oder so. Nö, also, ich habe noch eine kleine Schwester, die ist 3. Ach so, dann kennst du das ja alles. Ja, ich kenne das alles noch. Und ist das fast wie eine kleine Schwester oder kleiner Bruder, was da kommt? Ja, so ähnlich. Mhm. Und nö, ich glaube kaum, dass ich damit Probleme hätte. Und was werden die Freundinnen sagen und in der Schule und so? Ach, in der Schule weiß ich nicht. Also ich bin jetzt in der Berufsschule Und eigentlich würden die da nichts zu sagen, weil bei mir in der Klasse noch jemand ist, der schwanger ist. Ach so. Aber die ist schon ein bisschen älter, aber sonst glaube ich kaum. Na gut, also das hört sich alles schon mal sehr beruhigend an. Du bist ganz entspannt, du möchtest das Kind haben, deine Eltern stehen hinter dir und die Familie wird das schon auffangen, das Ganze. Ja. Jetzt finde ich wirklich, fände ich schön, wenn deine Eltern zumindest mal den Kontakt versuchen sollten aufzubauen. Kannst du ja mal den Vorschlag machen. Ja, klar, kann ich versuchen. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke. Ist ja eine wichtige Zeit jetzt, vor dir steht. Und du gehst mit den Christian nochmal. Ja, mach ich. Hallo? Christian, hört sich ja schon mal alles gut an, dass die Familie hinter Kim steht. Ja, ne? Das finde ich nämlich auch. Verlangen denn deine Eltern jetzt von dir in der Tat, dass du dich auch von Kim trennst? Ja, also so direkt haben sie es nicht gesagt, aber da muss man mit rechnen. Aber das werde ich auf gar keinen Fall tun. Wie lange seid ihr eigentlich zusammen schon? Wir sind jetzt, das ging jetzt 3 Monate. 3 Monate? Ja. Ich habe gerade die Kim auch schon gefragt, wie ist es denn so mit Kondomen und so? Noch nie was von gehört? Doch, aber diesen Abend war das ein bisschen anders gelaufen. Wie denn? Ja, ohne Kondom. Ohne Kondom. Ja. Und da vergisst man dann alles, ne? Ja, das ist auch blöd, ne? Allerdings. Also für die Zukunft, ne? Ja, jetzt, das steht auf jeden Fall fest. Jetzt ist es passiert, aber für die Zukunft. Ich habe der Kim gerade gesagt, dass ich es gut fände, wenn ihre Eltern mit deinen Eltern mal reden würden. Ja. Denn es wäre schön, wenn alles in Frieden irgendwie sich jetzt weiterentwickeln würde. Ja, Und du bist ja interessiert an deinem Kind, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Nehmen wir mal an, es käme jetzt hart auf hart, wenn deine Eltern dich rausschmeißen, was dann? Tja, das muss man dann nach einer Weile wieder klären. Ich meine, ich will mal an, dass ich das nach einer Weile wieder richten werde, ne? Und wie ist das für dich jetzt so? Ich meine, du bist nur 15 Jahre alt und gerade in den Kinderschuhen entwachsen. Ja. Jetzt schon Papa zu werden, ist ja nun super jung. Weiß ich wohl. Was für ein Gefühl hast du dabei? Tja, was für ein Gefühl habe ich dabei? Man muss das Beste daraus machen und ich werde das tun. Es ist ja fast. Hast du noch kleine Geschwister? Nee, habe ich nicht. Hast du nicht? Nein. Das ist fast wie so ein kleines Brüderchen oder Schwesterchen, was da auf die Welt kommt. Ja, das ist schon richtig. Also, man hört schon vieles in Talksendungen, wie das da abläuft und man sagt ja zu sich selber, man kann sowas nicht passieren, aber nun, ne? Hat zumindest den Vorteil, dass du dann später mal mit deiner Tochter oder deinem Sohn noch gut auf die Rolle gehen kannst. Ja. Ne? Du bist dann 30, wenn der 15 ist oder sie 15. Ja. Und ich weiß schon so viel, wir beide werden das Beste daraus machen, egal was andere sagen. Das ist schön. Und setz jetzt alles dran, irgendwie deine Eltern zu bequatschen. Das werde ich auf jeden Fall tun. Unbedingt. Geht jetzt um ein neues Leben und um dein Kind eben auch, ne? Darum geht's nämlich, ne? Ja, genau. So, und ich meine, ich werde auf jeden Fall hinter jedem stehen. So, und das werde ich auch machen. Sag mal, Christian, hattest du eigentlich so die Träume bisher, auch Kinder zu kriegen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Nein, aber ich meine, das ergibt sich nun mal halt. Ja. Und es hat sich nun mal ergeben, es gibt viele Paare, bei denen sich das auch ergeben haben und die haben das auch geschafft. Ja. Und dann werden wir das auch schaffen. Was sind deine Berufswünsche? Also meine Berufswünsche ist auf jeden Fall hier Einzelhandelskaufmann. Einzelhandelskaufmann? Ja. Ja. Und wie ist es bei dir, wenn die Kollegen das so erfahren, Freunde oder in der Schule? Ja, nun mal so. Wie schätzt du es ein, wie die darauf reagieren? Tja, da kann ich jetzt im Moment nicht viel zu sagen, das interessiert mich auch reichlich wenig, weil schließlich habe ich das Problem und ich werde das Problem auch meistern. Also ich will das auf jeden Fall meistern und meine Freundin nun mal auch. Wir haben den Schutz von ihren Eltern noch, wir stehen ja nicht alleine da. Hast du es denn schon irgendeinem Kumpel erzählt oder irgendeinem Freund? Ja, sicher, aber der hat auch volles Verständnis dafür und der hat mir gesagt, dass wir auch Kondom mit ausfallen müssen, ne? So, und das kriegt man nochmal von jedem zu hören, ne? Ist das Ganze ja noch super frisch? Ja, habt ihr schon über Namen oder sowas nachgedacht? Nee, das noch gar nicht. Also dafür ist die Sache noch ein bisschen zu frisch. Ja, klar, aber wahrscheinlich sausen einem ja tausend Gedanken so durch den Kopf, ne? Ja, sicher tausende von Gedanken. Ja. Also, ich fände es wirklich gut, wenn deine Eltern sich da umorientieren könnten. Ja, also ich würde auch hoffen, irgendwie kriegen wir das schon hin. Wann hast du jetzt das letzte Mal mit denen geredet? Das letzte Mal, seitdem wir darüber gesprochen haben und die haben gesagt, nun hier, weg und tschüss. Aber nun, die können sich wahrscheinlich nicht damit auseinandersetzen im Moment. Also wir hoffen das Beste. Und ich wünsche euch von Herzen alles Gute. Ja, ich dir auch, ne? Und grüß nochmal die Kim herzlich von mir. Ja, und noch viel Spaß mit deiner Sendung. Dankeschön, Christian. Und ich finde ganz gut. Danke sehr. Ne? Tschüss. Jo, tschüss. Ein Hamburger Jung war das. Wir machen eine ganz eine kurze Pause jetzt hier in diesem Momentchen, ein paar Sekunden. Der Vorspann im Fernsehen läuft und jetzt begrüße ich mal die Fernsehzuschauer ganz herzlich. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ihr Fernsehzuschauer, hier im Radio haben wir schon angefangen. Heute Nacht haben wir eine offene Telefon-Talkshow und das heißt, ihr könnt euch hier bei mir melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Und gerade hatte ich einen Anrufer, den Ralf, 53 Jahre alt, der ist Rollstuhlfahrer, weil er von Geburt an oder nach der Geburt eine Kinderlähmung bekommen hat. Und er hat mich gefragt, was ich davon halte, dass er sich bei Big Brother bewirbt für die neue Staffel. Er als Rollstuhlfahrer. Und ich habe gesagt, dass ich das ganz toll fände, wenn er das macht und ich es noch viel toller fände, wenn er angenommen würde, weil das sicher auch eine sehr wichtige Wirkung hätte nach außen. Nämlich, wenn man jeden Tag sieht, wie ein behinderter Mensch lebt, dann wird uns, die wir nicht behindert sind, einfach das Leben von Behinderten noch näher gebracht und das Ganze normalisiert. Also ich finde es ganz toll, vielleicht auch als Anregung an andere Behinderte, die sich das zutrauen, bewerbt euch ruhig da und es wäre eine tolle Sache, wenn ihr vielleicht dann auch das Große losziehen würdet und mitmachen könntet bei der neuen Staffel im Herbst. Also nochmal die Telefonnummern 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt ist Nico dran. Nico ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Hi, grüß dich Jürgen. Nico. Hier ist Nico. Ja, hallo. Also erstmal ein großes Kompliment meinem Vorredner mit seinen 15 Jahren. Ja. Extrem reif, den jungen Mann, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war der Vorredner, der mit 15 Papa. Ja, genau. Und ich denke mal, der wird das schon ganz gut über die Bühne bekommen. Glaube ich auch. Ja. Jetzt zu dir. Mein Thema ist ein wenig ernster. Es geht um die organisierte Kriminalität unter Motorradgangs. Unter Motorradgangs? Mhm. Unter Motorradgangs, Motorradclubs. Mhm. Ich war selber Anfang der 90er für ein Jahr Mitglied bei den Hells Angels. Mhm. Einfaches Mitglied. Ich bin damals da reingerutscht in dem Sinne, halt wegen den Motorrädern, ne, Spaß an der Sache. Mhm. Das ist ein guter Club, gut organisiert. Gut, man hört einiges, ich habe damals auch schon einiges gehört. Bin halt aber doch sehr blauäugig da reingerutscht. Hab dann aber doch leider Gottes, oder Gott sei Dank sehr schnell irgendwie doch mitbekommen, dass da einiges im Argen liegt und legal, illegal, scheißegal, also nach dem Motto, sagen wir es mal so. Wie hast du das mitbekommen? Was liegt da im Argen? Das liegt im Argen in dem Sinne, dass die Leute halt, dass das ein Sammelbecken für Kriminelle ist, sagen wir es mal so. Also jeder, der einigermaßen sich kriminell irgendwie verdingen möchte und auch vielleicht auch Spaß an Motorrädern hat, das soll ganz zuträglich sein, kann sich da irgendwie organisieren und so eine Gruppierung, Bandidos, Hells Angels oder die Bones, bieten natürlich auch einen dementsprechenden Schutz. Auch einen Schutz vielleicht auch seinen eigenen Geschäften noch ungestörter, als es ohnehin schon möglich ist, noch nachzugehen, sagen wir mal so. Nein, ich habe Gespräche mitbekommen, wo halt, dies und jenes, aber da ich halt noch relativ frisch da war und auch nur ein einfaches Mitglied war. Wie lange warst du denn dabei? Ich war ein Jahr dabei. Ein Jahr warst du dabei. Ein Jahr. Und hast du auch irgendwelche krummen Sachen gemacht? Nein, du hast absolut nicht. Und warum bist du dann wieder ausgegangen? Weil du das so erkannt hast, dass es eine Sammelstelle von Kriminellen ist? Weil ich es erkannt habe und weil ich halt auch mit Leuten mich dann halt auseinandergesetzt habe auf irgendwelchen Treffen, wo man halt hinfährt und die halt gesagt haben, die sind halt doch schon einiges älter gewesen damals als ich und haben halt gesagt, pass mal auf, also das kann es nicht sein. Und was ich jetzt halt in der letzten Saison halt auf irgendwelchen Treffen und auch schon in dieser Saison, in der frischen Saison schon gesehen habe. Also du fährst dann doch zu solchen Treffen noch hin, oder wie? Halt zu Motorradtreffen. Mhm. Ganz normalen Motorradtreffen halt, irgendwie Elefantentreffen oder sowas. Da fährt man dann halt Elefantentreffen? Hin. Elefantentreffen? Was ist das? Das ist ein Treffen für die ganz Hartgesottenen, die halt auch im Winter Motorrad fahren. Also richtig schön im Schnee und so. Mhm. Und dann sehe ich halt junge Leute halt, die so alt sind, wie ich es damals waren und die himmeln halt die Leute von den Hells Angels an, die da halt rumrennen oder halt von irgendwelchen anderen Clubs auch. Und ich kann da gar nichts zu sagen, ich habe mich da nie mit beschäftigt, ich weiß auch nicht, ob das so stimmt, was du jetzt hier sagst. Ich weiß es nicht, ne? Ich habe es noch nie gehört und kann das auch nicht kommentieren. Es ist schon einiges durch die Presse gegangen, gerade in letzter Zeit, ist halt in NRW einiges passiert. Da sind halt auch sind Leute von den Hells Angels halt hochgenommen worden. Mhm. Und also da ist die Polizei schon ganz gut dabei, was auch richtig und was auch gut ist. Nur das habe ich halt auch vorhin deinem Mitarbeiter schon gesagt. Also ich habe den Eindruck, wie man es so hört irgendwie, dass da halt, sagen wir es mal so, da wurde halt ein bisschen Rahmen abgeschöpft, halt, ne, um halt zu sehen, gut, okay, oder um auch vielleicht auch ein bisschen Erfolge vorzuweisen von Seiten der Polizei. Mhm. Aber dann, okay, also für dich, die Motivation deines Anrufs war, da eine Warnung auszusprechen, dass man nicht in diesen Gruppierungen gehen soll. Weil es kann ein böses Auge gehen. Es ist halt der Faustpfand bei den Leuten, wir ziehen dich, neues Mitglied, jetzt in irgendwelche krummen Geschäfte mit rein, in irgendwelche krummen Sachen mit rein. Hat man das denn bei dir nicht auch versucht in diesem einen Jahr? Das hat man, ja gut, okay, man hat erstmal geguckt, wie ist er drauf, wie vertrauenswürdig ist er und können wir ihm vertrauen, wie schnell würde er eventuell umkippen, wenn da jetzt irgendwas passieren würde von Seiten der Polizei. Mhm. Nur ich habe mich da immer schön ferngehalten so und habe dann auch immer weniger den Kontakt gesucht und bin dann halt nach einem guten Jahr in der Nacht- und Nebelaktion, weil ich wirklich auch die Angst hat, in dem Sinne, weil es heißt halt, ne, also die Hells Angels oder überhaupt irgendwelchen, den großen, gut organisierten Motorradclubs, den kehrt man nicht so einfach den Rücken und das ist auch richtig so, das stimmt auch. Wobei man natürlich jetzt nicht alle Motorradclubs über einen Kamm scheren darf. Um Gottes Willen. Also es gibt da sicher schwarze Schafe und man sollte, wenn man sich da anschließt, immer die Augen ganz weit aufmachen. Danke für deinen Anruf. Ich bedanke mich. Tschö. Gisela, 54 Jahre, guten Morgen. Ja. Liebe Gisela, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Dein Thema. Ich habe da ein Problem und zwar, mein Sohn, der ist schon seit dem 4. April spurlos verschwunden. Der ist morgens um 6 Uhr auf die Arbeit gegangen und eine neue Arbeitsstelle, eine Baustelle suchen müssen und hat die angeblich nicht gefunden. Und dann hat sein Chef gesagt, er soll wieder heimfahren und soll am nächsten Tag zu ihm kommen. Dann fährt er ihn auf die Baustelle und von da an fehlt von ihm jede Spur. Also er ist dann nicht mehr von dieser Suche zurückgekehrt? Nein, der hat eine Tasche dabei gehabt. War der mit dem Auto unterwegs? Nein, der ist mit dem Bus gefahren, der hat keinen Führerschein zur Zeit. Mhm. Und der hat auch nur 20 Mark dabei gehabt, eine Telefonkarte und Essen, was man braucht am Tag für die Arbeit. Ne? Seit 4. April, das ist ja nun schon eine ganze... Neun Wochen. Hast du die Polizei eingeschaltet vermutlich? Ja. Die Schwiegertochter, die hat die Kriminalpolizei in Speyer gleich angerufen. Mhm. Zwei Tage später hat sie dann nochmal hingehen müssen und musste das dann nochmal... angeben, dass er vermisst ist. Haben die denn jetzt irgendetwas zu euch gesagt? Haben die eine Mutmaßung? Haben die? Ach, die haben so viel gesagt. Die haben also, gesagt, dass sie also mit dem Hubschrauber über das Waldgebiet geflogen sind. Wie jetzt? Heute? Jetzt erst. Die haben lange gesagt, nee, der ist abgehauen. Was sind denn jetzt eure Vermutungen? Was sind deine Vermutungen, was da vorgefallen ist? Meine Vermutung ist, dass ihm irgendwas zugestoßen ist. Also, das vermutet die Polizei mittlerweile auch? Nee, immer noch nicht. Die vermuten immer noch, dass er einfach abgehauen ist, aber dann würden sie ja mit dem Hubschrauber nicht irgendwo rumsuchen. Ja, weil wir halt, weil ich halt mit der Schwiegertochter dann noch einmal dort war und mein Ex-Mann war mit dabei und da haben wir dann halt noch einmal Druck gemacht beim Chef, also bei dem, der über dem... Na gut, aber das bringt ja jetzt auch nicht mehr viel, wenn man jetzt mit dem Hubschrauber rumsucht. Dann ja, sicher, wenn er irgendwo vergraben ist, findet man mit dem Hubschrauber, ne? Gibt es denn irgendeinen Hinweis oder eine Überlegung von euch, dass er vielleicht Feinde hatte, die ihm was tun wollten? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, der war also... Der war überall beliebt, der war im Geschäft beliebt, der war zuverlässig. Er hat auch, wenn er eine halbe Stunde später heimgekommen ist, hat er auch gerufen. Der hat zwei kleine Kinder, Zwei Kinder, ja, ein Mädchen und ein Junge. Also du hältst es auch für vollkommen ausgeschlossen, dass er wirklich abgehauen ist? Ja, vollkommen. Und die Schwiegertochter auch? Ja. Und ich meine, er hat, Dienstags ist er verschwunden und montags hat er ja für den Kleinen noch zwei Computerspiele gekauft und wollte die dann dienstags abends noch der Arbeit mit ihm dann noch machen. Ne? Gisela, jetzt lass uns doch mal die Chance nutzen. Du bist ja hier in einer, in der Öffentlichkeit, auf einer öffentlichen Plattform. Beschreib doch mal nochmal ein bisschen eingehender deinen Sohn, wie er angezogen war an diesem 4. April und vor allen Dingen, wo, in welcher Stadt er verschwunden ist. Ja, der ist also in Speyer weggefahren, morgens um 6 mit dem Bus nach Lachen-Speyerdorf. Und er ist also wohnhaft in Dudenhofen, er ist von Dudenhofen nach Speyer und von Speyer nach Lachen-Speyerdorf. Wie sah er, was hatte er an dem Tag? Der hatte eine Flanelljacke an, eine grün-schwarze, dann dunkle Jeans. Und er ist 1,69 Meter groß, ganz kurzes blondes Haar. Und er hat auch noch drei Ohrringe an, so kleine, so runde. An welcher Seite? Bitte? An welcher Seite, rechts, links? Links. Und er ist schlank, sehr schlank. Und er hat eine Tasche bei sich? Eine große, große Tasche. Große Tasche hat er dabei gehabt. Und so, also die Haare, die waren ganz, ganz kurz. Die braucht man nicht zu kämmen, da fährt man mit der Hand drüber, dann sind sie sauber gekämmt. Der ist ein Zufall, wenn das sich vielleicht jemand daran erinnert, ihn doch am 4. April irgendwie irgendwo noch gesehen zu haben. Ja, also ich kann es beim besten Willen nicht verstehen, weil die Polizei war dort gewesen an dem Arbeitsplatz, wo er hätte hingehen sollen. Die haben überhaupt nicht gewusst, dass er kommt. Die waren also von der Firma aus gar nicht, war er gar nicht angemeldet. Und, wirfst du denn der Polizei jetzt auch vor, dass sie nicht genug macht? Ja, ja. Vor allen Dingen, die haben ja bei der Schwiegertochter alles auf den Kopf gestellt. Die haben, zuerst haben sie zu der Schwiegertochter gesagt, sie soll mal auf den Speicher gehen, ob er sich aufgehängt hat. Und in den Keller gehe, ob er da unten, und aber das ist ja alles Unsinn. Und ich meine, sie hat zwar geguckt, aber der hatte ja keinen Grund, sich das Leben zu nehmen, wirklich nicht. Manchmal weiß man natürlich als Angehöriger gar nicht, was in einem Menschen vorgeht. Ne? Ja, aber mein zweiter Sohn, der jetzt bei uns wohnt noch, der war ja am Wochenende noch bei ihm, bei seinem Bruder. Und da war ja auch nichts, gar nichts. Er hat gesagt, er war wie immer. Ja. Gisela, ich kann dir jetzt auch nur anbieten, wenn irgendjemand deinen Sohn aufgrund der Beschreibung, die du gerade formuliert hast, irgendwo gesehen hat in der Zeit 4., 5. April, dass er sich bei uns meldet oder bei der zuständigen Polizei in Speyer, kann man ja hoffen, dass vielleicht irgendjemand doch ein Signal sendet, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß. Ja, sehr sicher. Wir haben ja auch schon sehr viel über unternommen. Die haben ja auch im Sat.1 im Regionalprogramm schon gebracht, im Frühstücksfernsehen schon gebracht. Und in der Zeitung haben wir es mit Bild drin gehabt und es kam keine Reaktion, überhaupt nichts. Dann kann ich euch nur wünschen, dass kein Verbrechen vorliegt und dass irgendetwas Seltsames vorliegt, dass er zumindest wiederkommt, dass ihr ihn wieder bekommt. Ja, das hoffen wir, also das wünschen wir uns. Ja, natürlich, ja. Ja. Grüß die Familie herzlich von mir. Ja. Die Schwiegertochter. Mach ich. Und wir drücken all die Daumen. Ja, danke schön. Tschüss, Gisela. Jo, tschüss. Yvonne ist dran und die ist 32. Ja, hallo, Domian, ich bin Yvonne. Wie geht's dir? Naja, es stabilisiert sich so allmählich. Und dir? Ja, ich hatte gestern Abend deine Sendung gesehen. Das war ja Sorgenkinder. Ja. Und ich habe also eine ganz aufregende Woche hinter mir. Und zwar hat mein Sohn hier in unserer Stadt, wo ich wohne, einen großen Brand mitgelegt. Die waren also mit 4 Kindern. Mein Sohn ist 11. Und die Vorgeschichte, er war sonntags auf diesem stillgelegten Gelände, was seit 11 Jahren stillgelegt ist, und hat dann uns davon erzählt. Und dann habe ich ihm gesagt, wie gefährlich es ist, eben halt da rumzuspielen, weil ich denke mal, habe da gedacht, das wären mehrere Etagen und wenn du da runterfällst und ich sehe dich nicht und dir passiert was und keiner weiß, wo du bist. Absolutes Verbot ist zwar nachzuvollziehen, dass man da toll Verstecken spielen kann, aber ja, und dann kam dieser Montag, Chris wurde abgeholt von seinem Klassenkameraden und dann waren die unterwegs, haben noch zwei Freunde, wo, also für Chris Freunde für mich eigentlich Verbot, weil da waren mal früher eine Sache mit Messerchen und wie Chris Freunde für dich eigentlich Verbot? Ja, also für Chris sind das Freunde und eigentlich ist es ein ausgesprochenes Verbot. Also, dass er nicht mit denen verkehrt. Ach so. Mhm. Ja, und dann waren die unterwegs in diese Halle. Mhm. Und um 5:50 hörte ich dreimal Sirene. Mhm. Und zu unserem Haus zogen riesige schwarze Wolken. Mhm. Und dann habe ich meine Mutter angerufen, die davon entfernt wohnt. Und habe sie gebeten, auf den Balkon zu gehen, um mir zu sagen, ob diese Halle brennt. Mhm. Und die konnte mir das dann eben halt bestätigen. Ja, also das heißt, im Klartext, die Jungs haben die Halle angesteckt. Ja, also angesteckt, die haben also gekokelt da drin, geraucht. Mhm. Die Zigaretten haben die dann in Wasserpfützen geworfen. Mhm. Aber da wurden auch Kartonagen gelagert. Ja, und dann haben sie die auch angemacht und waren sich eigentlich sicher, dass sie mit den Kartonagen, die da in den Pfützen lagen, das auch wieder richtig gelöscht hätten. Mhm. Na gut, aber es ist auf jeden Fall jetzt passiert. Ja. Ne? Ja, wann ist das genau passiert? Ja, die komplette Lagerhalle, 5,5 Millionen Mark Schaden, mhm, ist dadurch entstanden. Ich meinte, wann genau ist es passiert? Montag vor einer Woche. 5,5 Millionen Mark Schaden. Ja. Wie viele Kinder waren es insgesamt? Vier Kinder. Ja. Dein Sohn ist 11 Jahre, der daran beteiligt ist. Ja. Wie geht das denn jetzt? Müsst ihr das zahlen? Ja. Müsst ihr damit anteilig was zahlen? Ja, du sprichst das richtig an, anteilig. Und zwar, die Halle hätte verschlossen sein müssen. Dann ist die Frage, durfte in solch einem großen Holzhaus, auf Deutsch gesagt, oder Holzlager, durfte da überhaupt Kartonagen gelagert werden? Das ist also jetzt ein richtiger Streitpunkt. Mhm. Dann eben halt, wer das Feuer mit hatte, das war eben halt einer. Also das heißt, es gibt jetzt im Moment einen Rechtsstreit, ne, weil da viele Fragen offen sind? Ja, der Fall ist so groß, dass das gar nicht unser Ort hier halten konnte. Es ging an den nächstgrößeren Ort, mhm, also von der Polizeiwache aus, mhm, wo dann nochmal eine Anhörung war jetzt, nochmal eine richtige, mhm, große Anhörung. Habt ihr wahrscheinlich einen Rechtsanwalt, einen guten Rechtsanwalt? Nein, also jetzt noch gar nicht mit Rechtsanwalt. Ich habe jetzt erstmal die Versicherung informiert, mhm, habe also dann Rückruf bekommen von der Hauptzentrale in Hamburg und dass wir damit abgesichert sind, dass das in Ordnung geht. Dass wir mit 2 Millionen gedeckt sind. Mehr sind wir nicht versichert, ne? Mhm. Und dann hoffe ich einfach mal, dass die anderen auch gut versichert sind. Ach so, das heißt, also selbst wenn die Schuld eindeutig wäre, dass die Kinder es verursacht haben, dass ihr letztendlich euch keine Sorgen machen braucht, weil ihr gut versichert seid. Ja, also ein Glück war es nicht, eine Halle, wo jetzt, sag ich mal, 80 Mann arbeiteten, oder dass da noch Obdachlose drin waren. Mhm. Oder also es ist kein Mensch zu Schaden gekommen, also das ist keine Sachschaden. Die Erleichterung. Ich meine, gut, an dem Abend, ich habe mich selber gestellt als erste Mutter mit dem Chris, weil ich denke mal, ist schon wichtig, dass er auch weiß, dass man geradlinig durchs Leben geht. Klar. Ne, das muss er lernen. Aber jetzt würfelt er alle mal die paar Millionchen zusammen von euren Versicherungen und dann ist das Ding vielleicht schon wieder geritzt. Ich hoffe einfach mal. Wie geht der Kleine denn? Der Kleine ist gut, der ist auch schon 11. Wie geht er damit um? Ja, der Chris ist eigentlich, also man hat ihn man konnte ihn so benennen, indem man sagte, das ist ein pfiffig Kerlchen. Mhm. Also sieht das ganz locker, der konnte das gar nicht verstehen, dass seine Freunde weinten und winselten und flehten und bettelten an diesem Abend. Die wurden ihn natürlich dann auch geholt. Ich war dann, wie gesagt... Sieht das denn jetzt immer noch locker, nachdem er kapiert? Er hat es gesehen, Tag später, es war ja alles abgeregelt in unserem Ort. Es war ja 67 Feuerwehrleute, also Wagen im Einsatz, 180 Feuerwehrmänner. Mhm. Das kann man sich nicht vorstellen, dieses Inferno. Das muss man gesehen haben. Hat das denn jetzt danach dann realisiert? Also er war sehr geschockt, ne? Also das sah, da hat er mal gesagt, also das kann doch nicht sein, dass das so passiert, oder? Mhm. So ein Ausmaß. Ja, wenn man ihm vielleicht vor Augen führt, wenn ihr jetzt nicht so versichert wärt, was das für eine Katastrophe für die Familie darstellen würde. Ne? Ja, also mein Mann ist da schon der Typ, der wirklich eine Herzattacke gekriegt hat. Mhm. Ne? Ich bin da schon die Stärkere, die dann mit ihm zur Polizei gegangen ist und auch, wie gesagt, Versicherung geregelt hat und den Christ dann versucht hat aufzubauen, soweit es dann nachher ging, weil Psychologin sagt zu uns auch auf der Wache an dem Abend noch, stellen Sie sich mal vor, Sie wären heute nicht hier, sondern Sie wären morgen früh beim Bestattungsinstitut und müssten das organisieren. Das ist doch viel, viel schlimmer. Ja. Also. Ich mein, aber an dem Abend kannst du schon vorstellen, ne? Das glaube ich schon, natürlich, ja. Also es werden sich bestimmt dann noch Gerichte damit beschäftigen, wie du das gerade geschildert hast, ist das sicher ein diffiziler Fall. Aber ihr seid versichert, das ist schon das Wichtigste. Hast du mit den anderen Eltern auch Kontakt schon? Ja, ich habe, wie gesagt, nur mit der Mutter, wo ich definitiv auch wusste, dass der Christian am Tag verabredet ist, mit der habe ich eigentlich guten Kontakt. Mhm. Dieses hauptschuldige Kind mit dem Feuerzeug ist natürlich, wehrt sich mit Händen und Füßen gegen diese drei absolut identischen Aussagen. Mhm. Ne? Ich meine, das hat man ja auch selten, sagt jedenfalls der Polizist. Also das kann nicht abgesprochen sein, das Elfjährige so detailliert das voneinander getrennt erzählen. Ne? Aber ich meine, man weiß nicht, wie das Elternhaushalt ist. Ne? Klingt bei euch jetzt so, als seid ihr da haarscharf an einer Katastrophe vorbeigeschlittert. Ne? Ja, also es war hier eine Woche Gesprächsthema. Ich, ne? Und ich habe immer gedacht, jeder guckt mich an und jeder weiß es und jeder will es mir am liebsten aufs Kopf zu sagen. Aber wie gesagt, es ist also nichts durchgesagt. Ne? Ein Glück nicht. Ist klar, Brandursache für Kinder und auch im Radio kam halt, dass eine Mutter sich an dem Abend noch stellte mit dem Kind, was ich da offenbarte. Ne? Na gut. Yvonne, alles Gute. Wünsche ich von Herzen. Wiederhören. Das auch, ne? Tschüss. Dankeschön. Tschüss, du mir. Konstantin, 36 Jahre alt. Guten Morgen. Jawohl. Grüß dich, Domian. Hi. Hi. Dein Thema. Mein Thema, ja, ist ein bisschen unangenehm oder diffizil, aber auf jeden Fall bin ich stolz drauf. Und zwar seit 3 Monaten mache ich keine Selbstbefriedigung mehr. Und habe als durch mich keinen, ja, Orgasmus mehr gehabt, wie man das so schön sagt. Kein Highlight. Seit 3 Monaten machst du keine Selbstbefriedigung mehr. Genau. Und du bist da sehr stolz drauf. Da bin ich sehr stolz drauf. Ich bin Single und ich merke so, dadurch geht's mir, ja, eigentlich wollte ich sowieso aus meinem Wortschatz streichen, geht's mir besser. Ich kann Leuten wieder direkt in die Augen gucken, ich mache mehr Sport. Was wolltest du aus deinem Wortschatz streichen? Das Wort eigentlich. Ach so. Und ja. Warum bist du da stolz drauf? Ja, weil es mir dadurch besser geht. Warum geht's dir deshalb besser? Ich kriege einfach meinen Tagesablauf wesentlich besser geregelt. Ich kriege die Sachen, die ich machen muss. Ja, das alltägliche Haushalt und auch im Beruf klappt besser. Aber warum klappt das denn dann besser, wenn man das nicht mehr macht? Verstehe ich nicht. Also wenn man, ich will jetzt erstmal nur von mir reden. Wenn du das nicht mehr machst, ja. Ja, also erstens habe ich kein schlechtes Gewissen mehr. Zweitens. Na gut, halt, stopp. Habe ich mehr Power. Fangen wir mit dem ersten an. Hattest du immer ein schlechtes Gewissen, wenn du das gemacht hast? Immer nicht. Ich meine, ich hatte auch so die Phasen. Ich höre dich ja jetzt auch sehr lange und bin da ja auch noch am Zweifel mit meiner Einstellung. Aber ganz früher, sag ich mal, hatte ich ein schlechtes Gewissen. Dann zwischendurch, klar, auch die Phasen, wo man es alleine gemacht hat, unter der Dusche und richtig schön, so nach allen Regeln der Kunst. Mhm. Aber jetzt merke ich so, nein, ich will eigentlich denjenigen Menschen treffen, den ich dann auch, ja, erstmal mag und dann auch liebe. Dagegen ist auch gar nichts einzuwenden. Hast du denn das in den letzten Zeiten im Übermaß betrieben? Ich hatte das mal ziemlich stark gemacht. Was heißt denn ziemlich stark bei dir? Naja, also so ein Konstantin, gehst du bitte noch näher an das Telefon? Jawohl, also so 2 bis 3 Mal täglich ging das ja auch schon mal zur Sache. Mhm. Dann so in letzter Zeit dann vielleicht nur einmal die Woche noch. Mhm. Na gut, das ist ja nur völlig harmlos eigentlich. Ja, eine Begebenheit will ich noch sagen. Ich hatte, seitdem höre ich dich auch seit 1995, da hatte ich eine schwierige Rückenoperation, schwere Bandscheibenoperation und musste wieder zurück zu den Eltern. Ja, und nichtsdestotrotz, also ganz am Anfang, so mit 17, 18, da hatte ich so ein Schlüsselerlebnis. In der Clique wurde ich da ziemlich hochgenommen oder verarscht, obwohl die Clique das gar nicht so mitgekriegt hat. Und zwar haben wir eine Bibelstelle gelesen, wo es ging in Sachen, nee, war ein alter Katechismus. Und zwar Leute, die onanieren und wichsen, ja, die kriegen Rückenmarkschwund. Ja, und ja, mit 31 hatte ich dann diese scheiß Rückenoperation. Ja. Und ich fühlte mich auch immer noch so butterweich. Und du sahst einen gewissen Zusammenhang. Ja, ja. Ist irgendwo lustig, aber irgendwo auch wieder nicht. Darf ich mal ganz am Anfang, spinnst du eigentlich? Ja. Du bist ja ein Mann von 36 Jahren und denkst und glaubst an so einen Schrott, den, mit denen die Kinder und die Jugendlichen jahrzehntelang malträtiert worden sind, dann glaubst du heute im Ernst noch, dass du Rückenmarksprobleme bekommst, wenn du Spaß mit deinem eigenen Körper hast? Na, so würde ich es nicht ausdrücken, nee. Erstens, spinnen tue ich nicht. Und zweitens merke ich, dass ich, ja, also so besser in Kontakt komme, ehrlicher mit den Menschen. Und ich möchte es halt einfach nicht mit mir selbst machen. Wie das Wort schon sagt, halt Selbstbefriedigung. Und ja, aber warum, ich will mich halt nicht selbstbefriedigen. Warum nicht? Warum nicht? Du isst doch auch selbst. Das ist keine Selbstbefriedigung, das ist zur Erhaltung notwendig. Ja, aber es ist doch ein Spaß, den man mit sich selbst auch macht. Warum, was ist daran verwerflich oder was ist daran schwierig? Oder warum sollte man deshalb weniger Kraft haben, nicht gut mit Menschen umgehen können, wie du es gerade formuliert hast? Warum? Ja, erstens habe ich es jetzt 15 Jahre betrieben oder 20 schon. Mhm. Ja, und ich habe da einfach keine Lust mehr drauf, weil ich finde es unehrlich. Warum ist es denn unehrlich? Halt, nein, nee. Warum ist das unehrlich? Weil es nur mit mir selbst ist. Ich finde das. Warum? Das ist doch keine Begründung. Warum ist das unehrlich, wenn es nur mit dir selbst ist? Weil es zur Kontaktaufnahme dient. Und warum? Das ist halt. Halt. Ja, wo steht denn das geschrieben? Das dient zur. Das steht geschrieben. Ich habe das jetzt so. Ja. Warum dient das? Ich kann ja eigentlich nur für mich sprechen. Ja, gut, aber wo steht es geschrieben? Brauchst du Gesetze, um zu leben? Bitte? Brauchst du Gesetze, um zu leben? Ich weiß nicht, nach welchem Buch du lebst. Nein, ich frage dich ja, woher du das nimmst. Das dient zur Kontaktaufnahme. Woher nimmst du das? Aus mir selbst heraus. Wie kommt das denn in dich selbst hinein? Woher hast du das denn? Ja, woher kommen Gedanken, ne? Also, auf der einen Seite habe ich... Das glaube ich dir nicht. Ich glaube, dass es gewachsen ist aus irgendetwas sehr streng moralischem, vermutlich einer sehr konservativen christlichen Moral, einer christlichen Ethik, einer althergebrachten Ethik, dass man so denkt, dass man sich auch das Gewissen damit belastet. So hat man uns ja früher belastet, dass man eben in Sachen Sexualität nicht offen miteinander umgehen konnte und mit sich selbst auch nicht. Ja gut, die ganzen Gedanken, ich würde zu gerne wieder auf deine Linie einschwingen, klar. Bist du Christ? Ich habe es ja 20 Jahre gemacht. Oh Mann, öffentliches Bekenntnis. Also ich bin wieder, sagen wir mal, so ein zartes Pflänzchen. Ja, lange Zeit wollte ich nichts von ihm wissen. Dagegen ist ja überhaupt gar nichts einzuwenden. Es gibt, ich kenne in Massen Christen, die überhaupt keine Probleme haben mit Selbstbefriedigung. Die meisten haben damit keine Probleme. Ja, sollen sie ja auch haben. Ich bin ja nicht so drauf, dass ich das verurteile. Mhm. Soll jeder, ja, nach seiner Fassung leben, solange er den anderen nicht gefährdet und wehtut. Wo bist du denn, wo bist du denn kirchlich oder christlich engagiert? Also ich gehe jetzt halt lang wieder zur katholischen Kirche. Mhm. Ich meine, wo ich dir, du bist ein ganz guter Bohrer oder wie soll man sagen, Empfinder. Da gibt es eine Adresse www.erlebnissemitgott.ch und das sind so freie evangelische Christen. Da war ich mit der einen Frau auch mal ein halbes Jahr zusammen. Aber gerade hast du gesagt, dass du zur katholischen Kirche gehst. Richtig, da bin ich mir auch völlig unsicher, weil bei der katholischen Kirche passt mir einiges nicht so vom Papst her und meinetwegen sogar der Zölibat, der ist ja eigentlich auch nur... nicht einig, sondern ist von den Menschen aufoktroyiert worden. Okay, reden wir mal nicht über das Zölibat, sondern werden wir bei dem Hauptthema. Also im Moment bist du noch nicht richtig irgendwo angesiedelt wieder in einer bestimmten christlichen Gemeinschaft. Nee, aber... Aber die Ursache dieses Urteilens kommt schon aus dieser Richtung, ist das richtig? Was heißt Urteilens? Das ist für dich Bewertens. Ja. Hat auch damit zu tun. Ja, die haben da so drei oder vier Themen in einem sogenannten Forum. Da kann man dann an die Leute Mails schicken oder auch seinen Beitrag zu schreiben. Und ja, sagen wir mal, geht bei mir auch so ums Thema Schuld. Ich gebe zu, dass ich da viel Mist gebaut habe. Mhm. Und da hat mir einer ganz gut weitergeholfen. Der hat dann so geschrieben. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so offen einfach sagen darf, aber warum nicht? Das klingt naiv, aber ich meine einfach, wenn man Scheiße gebaut hat oder das wirklich loswerden will, dann war der Satz, dann soll man das in seinem Namen gefangen nehmen. Das in seinem Namen gefangen nehmen? Genau. Was heißt das? Das heißt also, explizit halt die Sünde, die man begangen hat, da sagt man dann einfach, komm Jesus, das werfe ich dir jetzt auf dem Altar oder das werfe ich ja an dich und nimm das bitte von mir, dass ich es nie wieder tue. Okay, das ist aber jetzt das ist eine persönliche Sache. Allgemein zum Thema Schuld und Sünde. Sündenvergebung. Genau. Aber du verknüpfst ja, um auf dein Grund, dein Grundthema zurückzukommen, du verknüpfst ja das Thema Selbstbefriedigung eben auch mit Schuld. Ja. Und das ist genau das, was ich nicht in Ordnung finde. Weil man der eigenen Seele nichts Gutes antut damit. Es gibt keine Verbindung zwischen Selbstbefriedigung und Schuld. Du belastest kein Gewissen damit. Es ist keine Schande und keine Sünde, dieses zu tun. Ja, es kommt so aus mir selbst heraus, dass ich es nicht mehr will. Ich meine, ich bin oft davor, ich mache es mir gerne zum Beispiel unten, ja, so im Schwimmbad, da gibt es dann diese schönen Massagedüsen und den Wasserstrahl und dann steht er auch richtig. Aber so wenn du das für dich jetzt so entschieden hast, werde ich dir da nicht reinquatschen. Ja. Nur befremdet mich das schon sehr und ich glaube, dass letztendlich dass das auch ein es ist unnatürlich, es ist eine Selbstvergewaltigung, der man sich da unterzieht. Wie gehst du denn jetzt mit deiner sexuellen Sehnsucht um, wenn du das gar nicht mehr tust? Ich gehe jetzt viel mehr raus. Ich war ein ziemlich einsamer Mensch, weil ich halt wieder zurück zu den Eltern musste auch. Ja, dadurch habe ich die Power und gehe tanzen, gehe raus, beweg mich. Aber guck mal, was für eine seltsame Formulierung. Dadurch habe ich die Power und gehe tanzen. Ja. Was meinst du, wie viele Leute auf der Welt tanzen gehen und die Power zum Tanzen haben und selbst sich auch befriedigen? Ja, war bei mir anders. Also wenn ich dann erstens kam, ich habe nicht mehr so viel Angst rauszugehen und ja, das ist die beste Therapie. Also die anderen Therapien, das brachte nichts. Und ich merke, ja, erstens geht es mir besser dabei. Sonst habe ich mir halt einen runtergeholt, da war ich müde, habe mich in die Falle gehauen, bin nicht mehr vor die Tür gegangen. Ich hatte ja meinen Spaß mit mir selbst und merke, dass ich da halt einsamer durch wurde. Und jetzt geht das richtig zur Sache. Ich meine, ja gut, also die wenn es in der Hose juckt, dann werden Liegestütze gemacht, dann gehe ich joggen, weil ich lange Zeit nicht gemacht habe. In der Therapie hatte das schon Erfolg, aber sobald ich zu Hause war, brach alles zusammen. Ich also die Zeugen Jehovas hätten ihre Freude an dir, glaube ich. Nee, das bin ich nicht. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Nee. Diesbezüglich. Die Wachtürme, die kannst du dir an den Hut stecken. Na gut, also ich finde es befremdlich. Wenn du das jetzt für dich so entschieden hast und dein Weg ist, ist es natürlich in Ordnung für dich. Ja. Ich hoffe nur, dass du nicht irgendwann Kinder hast und die in diesem Sinne erziehst. Dann wird es nämlich heikel. Die sollen das für sich selbst entscheiden. Du wartest jetzt auf die Prinzessin. Ja, genau. Oder und sagen wir mal vor allen Dingen so Augenkontakt und erstmal wieder küssen. Es geht halt nicht einfach nur immer ums Ficken, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Würdest du denn auch dich gegen den Sex vor der Ehe aussprechen? Ja, das geht ja nicht mehr. Habe ich ja schon 6 Beziehungen gehabt. Na gut, du könntest ja jetzt einen Neuanfang machen und sagen, nein, also vor der Ehe passiert nichts. Ja, ich beneide die Leute, die ja das so hinkriegen, weil ich habe im Bekanntenkreis 3 Sandkasten-Ehen, nenne ich sie immer. Ach, du findest das an sich schon in Ordnung, das so zu machen, sich das aufzubewahren für die Ehe? Ja, finde ich schon klasse. Ach, Welten liegen zwischen uns. Ich muss mit Haltung ringen im Moment hier. Ja, aber ich finde es so schrecklich, was für ein alter Mist immer noch heutzutage irgendwie so die Leute vielleicht auch. Ja, ich meine, die Grenze, die kann man ja abschätzen. Mhm. Ne? Mhm. Weil küssen, streicheln finde ich voll okay. Mhm. Also, ich will nochmal klarstellen. Aber, was heißt klarstellen? Nein, gar nicht zu dir. Lass mich doch auch ausreden. Lass mich einen Satz sagen. Ich möchte klarstellen, nicht dir klarstellen. Bevor jetzt wieder 1000 Beschwerdebriefe kommen. Das war gerade keine despektierliche Äußerung über Menschen, die das tun. Ich respektiere es schon. Ja, aber du hattest vor 4 Wochen... Aber ich finde es nicht richtig, wenn man in diesem Sinne Kinder erzieht, weil ich weiß und eben auch aus eigener christlicher Erfahrung weiß, wie Seelen verbogen und verdorben werden können. Das nochmal zur Klarstellung. Bitte. Ja, nee, das würde ich auch überhaupt nicht für meine Kinder in Anspruch nehmen wollen. Vor allen Dingen, ich habe es ja auch anders gelebt. Ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie so borniert bin oder ja völlig katechistisch oder sonst wie, sondern ich habe ja, nein, ich bin 36, habe völlig meinen Spaß gehabt, ne? Habe auch rumgevögelt und rumgehurt und na gut, also auch gute Beziehungen gehabt und weiß auch, was guter Sex ist. Also wir sind da vielleicht ein bisschen anderer Meinung, aber da stecken auch wahrscheinlich hochkomplizierte biografische Geschichten bei dir dahinter, bei mir stecken die dahinter. Ich will aber auch nochmal sagen, damit wir das nicht über einen Kamm scheren, dass nicht Christsein gleich verklemmt sein bedeutet. Weiß Gott nicht. Ne? Es gibt so viele wunderbare, offene und tolerante Christen bei den Katholiken, bei den Evangelischen. Richtig, da so. Auch meine, da geht ja schon los mit, wie man mit, ja, seinesgleichen umgeht, mit dem männlichen Geschlecht. Mhm. Konstantin, dann wünsche ich dir das, was durchhältst. 3 Monate ist schon eine verdammt lange Zeit. Ja, ne? Dann musst du viel Bettwäsche waschen wahrscheinlich. Nee, auch nicht. Die feuchten zwar bleiben aus. Die bleiben auch aus. Nicht mal. Ah ja. Ich denke mir immer so, irgendwann taucht dann so das Gesicht vor mir auf im Traum. Wie ist es? Genau. Aber das ist ja auch so ein Ding, wenn du so viele Frauen hattest. Ja. Und also ich merke schon, mit dir könnte ich ganz lange reden, weil du auch eine sehr bewegte Vergangenheit hinter dir hast. Ja, genau. Ja. Das ist aber trotzdem bleibt mir jetzt noch dir zu sagen und dir zu wünschen, dass diese Frau kommen mag bald, ne, die wirklich auch das Richtige für dich ist und das Glück bedeutet. Oh, danke schön. Das finde ich schon klasse. Alles Gute, Konstantin. Sehe ich mich nach. Dir auch alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Domian. Roman. Nee, so spricht man ihn nicht aus. Roman, 22. Guten Tag, Domian. Ich bin ganz aufgeregt. Er hat ja auch sehr interessant geredet. Aber ja. Und ich habe ganz halt gespannt wie auf einen Stuhl gewartet darauf. Ja, jetzt bist du dran. Ja, mein Thema ist Todesstrafe in den USA. Ja. Und da habe ich einen Brieffreund, der im Todestrakt von Idaho, USA sitzt. Mhm. Seit fast 17 Jahren. Eine unglaublich lange Zeit. Seit 17 Jahren? Was hat er gemacht? Deswegen ist er zum Tode verurteilt worden. Er soll einen Doppelmord begangen haben in den Wäldern von Idaho. Mhm. Also ein Ehepaar wurde ermordet. Und da ist bei der Verhandlung einige Dinge schief gelaufen. Mhm. Er hatte einen sehr schlechten Anwalt gehabt, der das entlastende Material nicht gebracht hat, ne? Mhm. Vor Gericht gebracht hat. Und der Staatsanwalt hat einen Deal mit dem Bruder Brian gemacht, der Mörder ist wahrscheinlich. Also er ist nicht seiner Auffassung nach nicht schuldig. Ja, genau, und nach meiner Auffassung auch, weil ich das Material gesehen habe, mit dem er argumentiert. Mhm. Du hast also die Akten gelesen. Ja, ich habe sie gelesen, ja. Jetzt, wenn man 17 Jahre mit dem Damoklesschwert quasi über sich auf den elektrischen Stuhl oder wie auch immer zu kommen. Ja, in dem Stadt wird mit der Todesspritze die Menschen umgebracht. Mhm. Und wie lange hast du jetzt mit dem Kontakt schon? Ich habe schon seit fast 2 Jahren Kontakt mit ihm. Was sind das für Briefe, die ihr euch schreibt? Ach, das sind immer sehr, sehr unterschiedliche Briefe. Das hängt auch immer davon ab, welches Thema aktuell ist. Es geht um seine Träume. Natürlich hat er ganz normale Träume, dass er eines Tages freikommt und dass wir uns sehen können. Ich habe ihm im letzten Sommer... Aber die Chance ist natürlich gleich null wahrscheinlich, ne? Oder? Die Chance besteht schon, weil es ja begründete Zweifel gibt. Mhm. Und diese Sendung wollte ich auch dazu nutzen, dass ich da ein Forum schaffe, wo dann die Leute dann auch Protestbriefe schreiben können an die Behörden. Mhm. Und ich möchte auch dann später noch eine Internetadresse erwähnen. Mhm. Und man kann auch mir ja dann auch also schreiben über eure Redaktion. Informierst du ihn über all deine Aktivitäten, damit ihm das so ein bisschen Mut machen soll? Ja, das tue ich auch. Mhm. Ich habe eine Aktivität also im letzten Jahr begonnen, nachdem mir also im November habe ich eine Aktivität begonnen und habe dann auch bei verschiedenen Magazinen also angerufen und habe mir Informationsmaterial geschickt, unter anderem zu dem Info 3 Magazin. Also du machst eine ganze Menge für ihn. Wie gehst du denn menschlich damit um? Wie versuchst du ihn zu trösten oder wird das überhaupt nicht angesprochen, das Thema? Redet ihr einfach über irgendwas? Über was? Wie schreibst du ihn? Also ich schreibe ihn über mich selber, schreibe ich. Mhm. dann schreibe ich natürlich auch über, dann mache ich ihm noch Mut, dass ich ihm dann, dass ich ihm schreibe, dass es alles besser wird, ne? Mhm. Und dass auch Hoffnung besteht und dass ich und natürlich hat er auch einen Unterstützerkreis mittlerweile aufgebaut, den auch unterstützen. Wie oft schreibst du ihm? Das ist immer sehr unterschiedlich, alle zwei Monate ungefähr. Wie lang sind die Briefe dann? Meistens sind sie ungefähr eine Schreibmaschinenseite lang, aber es sind auch schon mal ein paar Seiten. Es kommt immer drauf an. Wie bist du überhaupt dann an ihn herangekommen? Wie ist der Kontakt zustande gekommen? Es gab früher mal so einen Rundbrief, der Brieffreundschaften mit USA-Häftlingen vermittelte. Also querbeet, unschuldig, wahrscheinlich unschuldig, weil dann politische Häftlinge wie Leonard Peltier, und dann Kriminelle. Und dann habe ich einen Aufruf von ihm gelesen. Achso, so ist der Kontakt dann zustande gekommen. Ja, und da habe ich gelesen, da habe ich eine sehr ermutigende Sprache gelesen und dadurch seine ermutigende und zuversichtliche Sprache, er ist auch ein sehr positiv denkender Mensch, hat mich für ihn bewogen, weil eigentlich habe ich jetzt das immer... Hast du gerade angekündigt, dass du noch eine Internetadresse hast, an die man sich wenden kann, falls jemand dich und diese Aktion unterstützen möchte. Sagst du die mal? Ja, die könnte ich jetzt nennen. Schnell Stift holen. Ja, der Stift ist geholt. Nennen Sie mal. Langford MH Klammeraffe AOL Punkt COM. Das kann man bei uns auch noch nachfragen oder abfragen, falls das jetzt nicht so schnell mitgekommen ist. Oder man kann einen Kontakt zu dir auch herstellen. Ja, da würde ich mich auch sehr freuen, vor allem auch dann, wenn Journalisten sich an mich wenden. Ich danke dir und wünsche dir für diese Arbeit alles Gute und viel Kraft und Erfolg. Und was ich noch hinzufügen wollte, er ist in einem sehr schlechten Gefängnis, ne? Wo er in Isolationshaft sitzt. Er darf keine Freunde keine Freunde dürfen ihn besuchen. Okay. Also Roman, wenn sich jemand dir anschließen möchte, dann entweder über die Adresse oder über uns. Da würde ich mich sehr freuen. Okay. Und danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt habe ich die Judith hier. Die ist 26. Hallo. Ja, hallo. Hallo Judith. Ja, ich wollte eigentlich gestern schon anrufen. Das Thema war ja gestern Sorgenkinder. Und ich habe oder hatte, so wie man das so nennen kann, auch ein Sorgenkind. Das heißt, ich habe ein Frühchen, sie ist in der 29. Schwangerschaftswoche geboren, ist mit dem Steiß zuerst gekommen, im Kopf festgesteckt, musste 30 Minuten lang reanimiert werden, hatte dann eine Schwellung der Blutzufuhr, das heißt 7 Tage lang kaum Blutzufuhr zum Kopf, lag 3,5 Wochen beatmet auf der Intensivstation, insgesamt 7,5 Wochen und ganz insgesamt im Krankenhaus 3 Monate, ist jetzt seit September letzten Jahres zu Hause am Monitor angeschlossen, wenn sie halt unbeaufsichtigt ist oder wie alt ist schläft. Sie jetzt? Sie ist jetzt heute genau ein Jahr. Ja, also jetzt seit... Also sie liegt an einem Monitor, warum? Ja, weil die Herzfrequenz und die Atmung überwacht werden muss, weil Frühchen wohl mehr plötzlich ein Kindstod gefährdet sind als andere Kinder. Aber sonst ist sie... sie ist in der Entwicklung verzögert. Man rechnet ja immer noch die Zeit ab, die sie zu früh gekommen ist. Aber sie ist ja noch 1-2 Monate verzögert. Und man kann mir halt nicht sagen, inwiefern sie im Kopf oder so Schaden, Schaden getragen hat, ne? Das kann mir keiner sagen. Es wurden zwar Untersuchungen gemacht, aber das sieht man halt, wenn sie 2 ist. Und dieser Monitor ist in der Nacht dann immer an? Ja. Und der würde sofort piepsen? Ja, der piepst auch zwischendurch mal, wenn sie dann für 10 Sekunden lang nicht atmet, also wenn sich die Bauchdecke nicht hebt oder das Gerät es nicht merkt, dann fängt es an zu piepsen und meistens erschreckt sie sich dann schon so, dass sie dann gleich weiter atmet. Aber meistens sind es halt diese Fehlalarme. Also ein kleines Sorgenkind? Ja, ein kleines Sorgenkind, aber macht unheimlich viel Freude. Und allen Eltern, die auch solche Sorgenkinder haben, würde ich nur sagen, sollen echt nicht aufgeben. Also sie entwickelt sich super prächtig. Ich freue mich jedes Mal über eine ganz kleine Entwicklung. Also wenn sie anfängt, sie fängt jetzt an zu kriechen, anstatt zu krabbeln und sie robbt sich davor. Ich freue mich darüber ganz toll. Ne? Alles Gute euch. Ja, danke. Von Herzen. Tschüss, Judith. Ja, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Markus Ibetans. Morgen haben wir wieder eine Themensendung. Morgen heißt das Thema Mein letzter Wille. Und es soll hauptsächlich gehen um Testamente, eben um die letzten Willensäußerungen von Menschen. Wir sind morgen hoffentlich auch im Fernsehen wieder pünktlich da um 1 Uhr und im Radio sowieso pünktlich 1 Uhr, Radio 1 live. Ich wünsche eine gute Nacht und sage Tschüss, bis morgen.